Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Unsere Helden Asterix und Obelix kehren nach erfolgreicher Wildschweinjagd in ihr Dorf zurück. Heute mal wieder Schwein gehabt, was, Obelix? Zumal wir uns nach den Schwarzkitteln auch mit der Römerpatrouille köstlich amüsiert haben, nicht wahr, Hedewix? Sag mal, fällt dir nichts auf? Das Dorf ist verlassen. Wie ausgestorben. Ist jemand da? Die haben sich doch nicht etwa ohne uns aufgemacht, um die Römer zu verhauen. Dazu gibt es nicht den geringsten Grund, wo die Römer im Moment keinen Ärger machen. Seltsam. Huhu! Hedewix, wo willst du hin? Warte! Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag! Ich hatte glatt vergessen, dass heute unser Geburtstag ist. Wo ihr doch alle beide am gleichen Tag das Licht der Welt erblickt habt. Ich muss wohl einige Minuten Vorsprung gehabt haben. Da konnte ich mich vorteilhaft entwickeln. Zur Feier des Tages haben wir eine kleine Überraschung für euch. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ach ja? Und was ist es deiner Meinung nach? Eine römische Legion, ganz alleine für uns beide. Aber nicht doch, Obelix. Etwas viel Besseres als das. Schaut mal. Oh, Mama! Mama! Beide Mütter werden von unseren Helden herzlich umarmt. Bist du extra für meinen Geburtstag aus Kondate gekommen? Ja, doch, mein kleiner Taugenichts. Wenn du dich schon nicht blicken lässt, dann kommt deine Mutter eben zu dir. Du bist immer noch so federleicht, mein kleines Mütterlein. Und du bist immer noch so bärenstark, mein Obelixchen. Um das doppelte Wiegenfest gebührend zu feiern, versammelt sich das ganze Dorf zu einem großen Bankett. Die Reise muss anstrengend gewesen sein. Wie seid ihr hierher gelangt? Es war weniger anstrengend als vielmehr unangenehm. Uns hat ein Lieferwagen aus Lutetia mitgenommen, der Fisch für Verleinix geladen hatte. Nach Eau de Cologne roch es da nicht gerade. Mein Fisch stinkt nicht. Zum Glück reisen wir ja bald geruchsneutral mit dem ICE. Was ist das, der ICE? Das ist der Irrfahrten- und Chaos-Express, mein Obelixlein. Und diese Faust schickt dich gleich auf eine Irrfahrt ins Reich der Träume. Ist ja gut. Warum haben unsere Väter euch eigentlich nicht begleitet? Sie können erst später dazustoßen. Ihr Laden mit den Souvenirs aus Arimorica läuft zurzeit auf Hochtouren. Ja, schließlich ist in Condate gerade Hochsaison. Ah, ich's vergessen. Dein Vater hat mich beauftragt, dir als Entschuldigung für sein Fernbleiben dieses Schwert zu überreichen. Praline kramt ein edles goldenes Schwert aus ihrer Tasche und überreicht es ihrem Sohn. Oh, schaut euch nur die Edelsteine auf seiner Scheide an. Ein prachtvolles Stück. Es muss einem reichen römischen Offizier gehört haben. Ein trunksüchtiger ehemaliger Legionär hat es bei uns gegen ein Fässchen Servicia eingetauscht. Und bei der gleichen Gelegenheit hat er uns noch diesen Helm dagelassen. Für mich? Ein goldener Römerhelm? Schick, schick! Den kannst du deiner Sammlung hinzufügen, mein Obelixelchen. Obelixelchen. Wenn es einige darauf anlegen, bin ich mit einem kleinen Schwinger gerne bereit, ihnen zu einer Anprobe zu verhelfen. Ja. Musik In Condate, der nächsten Kreisstadt, betreiben die Väter unserer Helden einen florierenden Souvenirshop. Investieren Sie in gallische Töpferkunst. Eine sichere Wertanlage mit glänzenden Wachstumsperspektiven. Da weiß man, was man hat. Hinkelsteine aus aremorikanischem Granit. Von Hand gehauen, vom Künstler signiert. Rund um die Uhr ein Preis. Wenig später ist endlich Ladenschluss. Gut, dass wir noch so lange offen hatten, nicht wahr, Obelodalix? Die Leute waren so richtig im Kaufrausch. Recht hast du, Astronomix. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Nichts hindert uns schließlich daran, unseren Sprösslingen etwas später zum Geburtstag zu gratulieren. Nun ist es an der Zeit, sich eine Servisia von der erlesensten Sorte zu gönnen. Natürlich begleitet von saftigen, garantiert BSE-freien Wildschweinen aus heimischen Wäldern. Unterdessen hat Praline in der Hütte ihres Sohnes das Regiment übernommen und putzt erst einmal durch. Eine Ewigkeit ist's her, dass in dieser Hütte mal klar Schiff gemacht worden ist. Wann bequemt sich denn mein Kleiner mal dazu, sich eine bessere Hälfte ins Haus zu holen? Offen gestanden, Mama, habe ich dazu noch keine Notwendigkeit gesehen. Schnickschnack. Und im Übrigen finde ich, dass du schlecht aussiehst. Du raufst einfach zu viel, mein Sohn. Zu Hause bei Obelix geht es ähnlich zu. Ich finde, deine Kost ist zu wenig abwechslungsreich. Deshalb habe ich dir ein leckeres Süppchen zubereitet, das dir sicherlich vorzüglich schmecken wird, mein Junge. Suppe? Lecker. Das ist leider gar nicht mein Fall. Nun, Obelixchen, wann entscheidest du dich endlich, dir eine liebe Ehefrau zu nehmen, die für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sorgt? Während Asterix und Obelix unter der strengen mütterlichen Führung leiden, genießen ihre Väter den freien, feuchtfröhlichen Abend. Es war doch richtig, hier in Condate zu bleiben, um unseren Geschäften nachzugehen. Was, Obelodalix? Du sagst es. Zumal es hier anderes zu trinken gibt, als immer bloß Ziegenmilch. Trotzdem fehlt mir das Dorf unserer Kindheit ein wenig. Dorf, es ist so nah, als wäre man da. Und außerdem sind dort unsere lieben Kleinen. Schweig, Obelo. Sobald ich darüber nachdenke, bin ich fix und fertig. Beim Teutates, man hat bei uns eingebrochen. Die Fensterläden wurden zerschlagen und von der gallischen Töpferkunst ist auch nicht viel übrig geblieben. Drin ist alles auf den Kopf gestellt. Es sieht aber so aus, als wenn nichts weggekommen wäre. Komisch. Vielleicht hat man nach etwas Bestimmtem gesucht. So ist es. Aber dieses bestimmte Etwas konnten wir nicht finden. Ein Trupp römischer Soldaten ist hinter den beiden Vätern aufmarschiert. Deshalb werdet ihr uns jetzt zu Bonus Malus, dem Präfekten, begleiten. Na schön, wir folgen dir, Römerlein. Dein Glück, dass wir schon etwas in die Jahre gekommen sind. Aber Gnade dir, Belenus, wenn unsere Söhne davon Wind bekommen. Habt ihr jemals einen Hinkelstein aufs Haupt bekommen? Wenig später stehen beide vor dem Präfekten und einem weiteren, sehr betrunkenen Römer. Ave, Präfekt Bonus Malus. Hier sind die Mutmaßlichen, die den Tauschhandel mit dem Beschuldigten vorgenommen haben. Erkennst du sie wieder? Kein Entschluss. Das ist sicher... Du, der du in der ruhmreichen Legion gedient hast, schämst dich nicht, das Vertrauen deines Herrn missbraucht zu haben? Naja, diese innere Stimme, die schrie stets, hol mir mal eine Flasche Bier. Schafft mir dieses stinkende Fass in einen kühlen, tiefen Keller. Vielleicht gewinnt es ja durch Lagerung. Los, mitkommen! Hey, Finger weg, Leute! Komm, trink, aua! Diese besoffene Strandhaubitze hat sich des Diebstahls eines Schwerts und eines Helms von einem hohen römischen Würdenträger schuldig gemacht. Könnt ihr mir sagen, wo seine Waffen sind? Aber gewiss doch. Bei unseren Söhnen Asterix und Obelix. Ihr wisst doch, was euch blüht, wenn sie hierher kommen. Das ist so eine Manie bei denen. Die sprechen von ihren Sprösslingen wie vom Messias. Oh, weia. Hat mir gerade noch gefehlt, dass Schwert und Helm ausgerechnet in die Hände dieser beiden jähzornigen Gallier gefallen sind. Bei eben jenen Galliern verlaufen die Tage überaus friedlich, mit kleinen Ausnahmen. Nun hör endlich auf, so rumzuzappeln, Asterix. Sonst gelingt es mir nie, dir die Haare zu waschen. Aber Mama, ich habe Seife in den Augen. Pappelapapp. Ich habe die Nachbarinnen und ihre Töchter auf eine Tasse Ziegenmilch eingeladen. Sei liebenswürdig zu ihnen, mein Rixchen. Wenig später begrüßt Praline die Frauen des Dorfes mit überschwänglicher Freundlichkeit. Guten Tag, die Damen. Mein Sohn und ich freuen uns, Sie bei uns willkommen zu heißen. Wunderschön. Dank für die Einladung. Oh, und auch Ihnen natürlich herzlich willkommen. Na, also Ihre Tochter lässt die Herzen aber höher schlagen. Und noch ein bisschen später ist der Kaffeeklatsch in vollem Gange. Also meine Tochter putzt wirklich was weg jeden Tag. Wirklich? Die meinige ist überaus begabt, sage ich Ihnen. Sie werden sehen, wenn meine erst den Haushalt führt. Wie alt ist eigentlich Ihr Sohn? Ohne Übertreibung, Herr Asterix. Qualitäten wie die meiner Tochter sind selten geworden. Die mütterlichen Lobpreisungen nehmen kein Ende. Genug! Was ist, mein Rixchen? Schluss mit lustig! Ich bin nicht der Typ zum Heiraten! Also wirklich, im Ernst! Genervt begibt sich Asterix auf einen Spaziergang und bleibt nicht allein. Oh, also wirklich, im Ernst! Hab ich etwa nichts zu sagen? Also wirklich? Na du, Asterix, bist du etwa... Sauer? Du etwa auch? Tut richtig gut, vor Lachen Tränen zu vergießen. Wem sagst du das? Trotzdem wäre mir wohler, wenn unsere Väter bald kämen. Das ist allerdings unmöglich, da Astronomix und Obelodalix im Gefängnis sitzen. Wem gehörte das Schwert und der Helm, keinen Schluss? Konsul Pompeius, der von Julius Caesar aus dem römischen Senat verjagt wurde. Und ich hab schon wieder Durst. Und was treibt er in Gallien? Ich glaube, dass er eine Armee gegen seinen Feind Caesar aufstellen will. Aber Durst, der ist schlimmer als Heimweh. Ich hab Durst. Ich hoffe, unsere Jungs holen uns hier bald raus. Dafür müssten sie erst mal wissen, wo wir sind. Ja. Doch genau daran hat die Gegenseite kein großes Interesse. Was ist, Bonus Malus? Worauf wartest du noch? Beschaff mir dieses verfluchte Schwert und den verdammten Helm wieder! Unmöglich, sich dem Dorf der Unbeugsamen zu nähern, o großer Pompeius. Es ist von Caesars Garnisonen umzingelt. Du hast recht. Wenn Cäsar einen Beweis meines Aufenthalts in Gallien hätte, wäre unser Plan vereitelt. Wir müssen mit List und äußerster Diskretion vorgehen. Überdies glaube ich, die Lösung zu haben, edler Pompeius. Na ja? Und wie sieht deine Lösung aus? So! Tritt ein, mein Kind. Guten Tag. Eine Gallierin? Mitnichten, großer Pompeius. Darf ich bekannt machen? La Traviata, die große Tragödin des römischen Theaters. Erfreut. Und wie glaubt sie, meine Waffen wiederfinden zu können? Einer der Gallier, der im Besitz deines Hab und Guts ist, gilt als sehr empfänglich für den Charme einer Gallierin mit Namen Falbala. Und mit ein wenig Maskerade ist aus unserer Tragödin die perfekte Doppelgängerin jener Falbala geworden. Ihr Reiz und ihr Talent besorgen den Rest. Tatsächlich haben Garderobe und Make-up ein kleines Wunder vollbracht. La Traviata als falsche Falbala ist von der echten nicht zu unterscheiden. Und was ist, wenn die richtige Falbala wieder im Dorf aufkreuzt? Keinerlei Risiko. Die echte lebt hier in Condate mit ihrem Ehemann. Und was ist, wenn die Reize unserer jungen Dame nicht wirken? Wie wäre es, wenn dieser Pompeius endlich aufhören würde, pompöse Fragen zu stellen? An La Traviata sollte man besser nicht zweifeln. Und so wird die Tragödin vom Fleck weg engagiert und macht sich mit ihrem Begleiter Visacardus auf den Weg zum Dorf. Also merk dir, du leidest am befürchteten Blackout-Syndrom und ich fand dich umherirrend auf meinem Weg. Nur der Name Obelix ist dir in Erinnerung geblieben. Sei ohne Sorge, Visacardus. Eine Tragödin wie ich schafft so eine Rolle spielend. Halt! Wer bist du, Römer? Und wohin willst du? Visacardus, stets zu Diensten, Legionär. Ich bin Händler und putze in den gallischen Dörfern die Klinken. Und diese junge, reizende Gallierin? Sie hat mich gebeten, sie in ihr Dorf mitzunehmen. Woher kommt sie? Aus einem Dorf, in dem ein gewisser Obelix lebt. Ach so. Ihr könnt passieren. Aber uns hast du nie gesehen, klar? Oh. Die haben es aber eilig. Langsam frage ich mich, ob es weise war, diese Mission zu übernehmen. Höher! Du siehst besorgt aus, mein guter Visacardus. Ich hoffe nur, man wird dich wiedererkennen, Falbala. Sicher. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Im Dorf begegnet Trubadix den Neuankömmlingen als Erster. Aber das ist doch Falbala. Was führt dich hierher? Die Ärmste hat ihr Gedächtnis verloren. Sie erinnert sich an rein gar nichts. Beim Teutates. Ich sage sofort dem Chef Bescheid. Es klappt, bravo. Du bist wirklich eine große Komödiantin. Das ist keine Komödie. Bei dem Gedanken, in so einem Loch wie diesem Dorf zu leben, verschlägt es mir die Sprache. Es war also der Name von Obelix, der dich veranlasst hat, Falbala hierher zu bringen? Ja, als ich diesen Namen nannte, konnte mir jeder den Weg in euer Dorf weisen. Es ist merkwürdig, dass sich das arme Kind an den Namen von Obelix und nicht an den ihres Gatten Tragikomix erinnert. Holt Obelix her! Vielleicht frischt seine Anwesenheit ihre Erinnerung wieder auf. Obelix! Schnell! Falbala! Sie will dich sehen! Was ist? Worauf wartest du denn, Trottelchen? Asterix! Asterix! Falbala ist hier und will mich sehen! Doch, doch, doch! Entweder hat Obelix den Verstand verloren oder es geht dir nicht mit rechten Dingen zu. Das sehe ich mir selber an. Asterix folgt seinem Freund zur Hütte des Chefs. Falbala hat ihr Gedächtnis verloren. Doch sonderbarerweise erinnert sie sich an deinen Namen, Obelix. Oh, Obelix! Oh, ich bin ja so glücklich, dich wiederzusehen, Obelix. Ja. Warum bist du ins Dorf zurückgekehrt, Falbala? Und wo ist Tragikomix? Wer ist der kleine Mann, der zu mir spricht? Aber das ist doch Asterix! Doch, ist's! Asterix! Hä? Tja, aus den Augen, aus dem Sinn! Sieh es ihr nach, Asterix! Sie erinnert sich eben nur an mich. Ah, aber ja doch. Komm, Asterix, lass dich umarmen. Das arme Kind muss einen brutalen Schock erlitten haben. Ich werde sie zu ihrem Vater Quantaplankix bringen, auf dass sie ihre fünf Sinne wiederfindet. Komm, mein Kind. Ich komme mit euch. Vielleicht wäre es angebracht, den Kontakte bei Tragikomix nachzufragen. Ich mache mich mit Obelix auf den Weg. Dabei können wir gleich unsere alten Herren besuchen. Im Gefängnis der Präfektur warten Astronomix und Obelodalix sehnsüchtig auf Unterstützung. Ach, ich befürchte, wir werden unsere Tage in diesem Rattenloch beenden, Obelodalix. Wenn ich daran denke, dass alle Welt glaubt, wir würden uns durch ein Cervisia fast durchtrinken. Ja, schweig, du machst mir Durst. Beklag dich bloß nicht, Schoppenstecher. Der Präfekt hat in seiner großen Güte entschieden, dich morgen freizulassen. Oh, danke. Untertänigsten Dank. Möge Bacchus den Gaumen des edelmütigen Bonusmalus auf ewig benetzen. Krieg dich wieder ein, kein Entschluss. Denn du wirst dich zur Strafe dem Frondienst des Wasserholens unterziehen, um unsere Vorräte aufzufüllen. Oh nein. Nein, Gnade. Ich ertrage keinen Kontakt mit Wasser. Eben drum! Diese Niederträchtigen, sie wollen mich vergiften. Wir möchten dir etwas vorschlagen, Römer. Stellen wir uns einfach mal vor, du kannst zwischen zwei Wassergängen die Schutzmauer der Präfektur verlassen. Und warum, bitteschön? Diese Börse voller Sesterzen ist dein, wenn du versprichst, zwei Freunde aus der Stadt über unser Schicksal ins Bild zu setzen. Falbala und Tragikomix. Aber gewiss doch. Falbala und Tragikomix. Versprochen. Ich schwör's. Astronomix und Obelodalix haben keine bessere Wahl. Im Dorf hingegen schenkt Obelix der falschen Falbala ganz ohne Not sein Vertrauen. Man sagt, du hast eine schöne Sammlung von Römerhelmen. Zeigst du sie mir? Dir doch immer. Nein, wie bezaubernd, Obelix. Es sind ja so viele. Meinst du wirklich? Oh, dieser Helm hier ist der prachtvollste. Ich bin sicher, der Händler Visakardus würde ihn dir sofort abkaufen. La Traviata greift nach dem goldglänzenden Helm des Pompeius. Kommt nicht in Frage. Wir verkaufen nicht. Das ist ein Geschenk von seinem Vater. Oh, bitte verzeiht mir. Ich habe nur an Visakardus gedacht, weil er so fürsorglich zu mir gewesen ist. Und damit hätten wir uns bei ihm bedanken können. Da, nimm. Er gehört jetzt dir, Falabla. Oh, danke schön. Du bist ein Falabla. Schatz, Obelix. Tja, natürlich kannst du über deine Geschenke verfügen, so wie es dir beliebt, Obelix. Popeline rauscht beleidigt davon. Obelix dagegen schwebt mit La Traviata im siebten Himmel, als Asterix dazukommt. Ach, hier steckst du, Obelix. Ich habe mit Majestix abgemacht, dass wir beide nach Condate fahren, um Tragikomix Bescheid zu sagen. Nein, jetzt? Oh, bitte. Ich bitte euch. Lasst mich nicht allein in diesem Dorf. Wieso? Hier bist du doch gut aufgehoben. Wir müssen herausfinden, was dich hierher geführt hat und was möglicherweise Tragikomix widerfahren ist. Ich pfeife auf diesen Tragikomix. Wie bitte? Falbala hat recht. Tragikomix hat nun mal die Angewohnheit, laufend in Unannehmlichkeiten hineinzugeraten. Denk an die Sache in Afrika. Ich bitte dich, Obelix, mach die Sache nicht noch komplizierter. Du bist es doch, der alles kompliziert, Herr Asterix. Weißt du, was dir Herr Asterix sagt? Und was wird mir die halbe Portion sagen? Dass du ein dicker Hornochse bist. Dick? Ich bin nicht dick. Ja. Was habe ich nur getan? Ich habe es gewagt, Asterix zu hauen. Ich bin es. Entschuldige bitte, Asterix. Ich war wie von Sinnen. Du hast meinem Freund Asterix wehgetan. Ich liebe dich nicht mehr, Obelix. Ja. Komm mit, mein armer Asterix. Vermeiden wir jeden weiteren Kontakt mit diesem Individuum. La Traviata hilft unserem Freund. Natürlich nicht ohne Hintergedanken. Man sagt, du hast zu Hause ein außergewöhnliches Schwert, Asterix. Gewiss. Und wenn ich dich um dieses Schwert bitte, schenkst du es mir dann? Gewiss. Du bist ein Schatz, Asterix. Gewiss. Dann lass uns das schöne Stück schnell holen. Gewiss. Doch ganz so einfach wird die Sache dann doch nicht. Asterix, wo kommst du her? Hast du etwa getrunken? Gewiss. Auweia. Schämst du dich nicht? In welchem Zustand du bist? Oh, wenn dein Vater dich so sehen würde. Gewiss. Psst, was ist? Hast du das Schwert? Wir haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Aber ich gebe mich noch nicht geschlagen. Wir sehen uns später, Asterix. Obelix leckt derweil im Steinbruch seine Wunden. Mit solchen Leuten wie Asterix haben wir nichts mehr zu schaffen, Idefix. Es hält mich einfach auf, verstehst du? Immer will Asterix recht haben. Ach gut, ich hätte mich nicht so aufregen sollen. Ich bin ja so unglücklich, Idefix. Ich habe es gewagt, meinen besten Freund zu hauen. Und Falbala liebt mich nicht mehr. Asterix geht es trotz mütterlicher Fürsorge nicht besser. Er sitzt reglos auf einem Schemel und starrt ins Leere. Paline sucht Rat bei Popeline. Och, das war sicher dieses Flittchen, das Asterix zum Trinken animiert hat. Popeline, ich bin in Sorge. Asterix ist in einem desolaten Zustand, seit er mit Falbala daherkam. Bei meinem das Gleiche. Will einfach seine Suppe nicht mehr essen, obwohl ich ein Wildschwein als Beilage serviert habe. Ich werde mit dieser Falbala einfach nicht warm. Ich bin ganz deiner Meinung. Sie benimmt sich merkwürdig. Sie raubt unseren Jungen den Verstand. Du sagst es. Es wird Zeit, den Druiden Miraculix aufzusuchen. Er wird uns mit seiner Weisheit zu helfen wissen. Die beiden Mütter machen sich auf den Weg und werden dabei von Visacardus beobachtet. Er informiert La Traviata. Psst, jetzt oder nie. Die Luft ist rein. Die Mutter wird nicht lange weg sein. Du musst dich beeilen. Kuckuck, ich bin's, Falbala. Du erinnerst dich an das Versprechen, das du mir gegeben hast, Asterix? Gewiss. Nun, wo ist denn das kleine Schwertlein? Gewiss. Alarm! Die Alte kommt mit den Droiden zurück. Das Schwert, du Trottel! Gewiss. Ach, das macht keinen Sinn. Was ist? Ach, dieser Rohling Obelix hat ihm eins übergezogen. Jetzt erinnert er sich an nichts mehr. Und das ist keine Komödie. Wenig später betreten Praline und Miraculix die Hütte. Er sitzt noch genauso da wie vorhin. Ich kann den Erfolg meines Tranks nicht garantieren. Aber wenigstens ist Asterix daran gewöhnt, ihn zu sich zu nehmen. Es war sicher ein großes emotionales Trauma, das ihn in diesen Zustand versetzt hat. Gewiss. Emotional oder nicht? Hellwach ist halb gewonnen. Hier, trink, Asterix. Gewiss. Dank des Zaubertranks ist Asterix wieder unter den Lebenden. Er ist sogar sehr lebendig, denn er hüpft aus seiner Hütte wie ein Vollgummiball. Asterix, kommst du wohl sofort zurück? Juppie! Na bravo! Ihr hättet doch wissen müssen, wie die jungen Leute auf diese Energy-Drinks abfahren. Ein Tropfen und sie hüpfen wie die Kängurus. Ich muss zugeben, diese Spezialeffekte hatte ich nicht vorgesehen. Und dann nimm doch endlich was, anstatt hier Däumchen zu drehen. So, hört doch, Praline. Mein Zaubertrank verleiht übermenschliche Kräfte. Ein anderes Rezept kann Menschen versteinern oder sie in ihre Kindheit zurückversetzen. Hier aber bin auch ich überfordert. Oh. Während der eine Gallier jauchzt, ist der andere tief betrübt. Weißt du, Idefix, ohne die Freundschaft von Asterix ist es, wie wenn mir jemand das Herz herausgerissen hätte. Hörst du das? Was ist... Asterix ist auf Obelix' Bauch gelandet. Asterix! Asterix! Ich bin ja so froh, dich wiederzusehen. Heißt das, dass du mir verziehen hast? Los, schlag ein! Meine Güte! Also dein Handschlag ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Warum sagst du nichts? Juppie! Sag, Asterix, wir bleiben doch Kumpel, nicht wahr? Wo willst du denn hin? Juppie! Juppie! Asterix landet vor der verblüfften La Traviata und reicht ihr mit schmachtendem Blick die Hände. Obelix beobachtet das aus der Ferne. Ich verstehe. Du möchtest, dass ich mit dir tanze? Gut, aber ich hoffe, du hast dein Versprechen nicht vergessen. Hm? Asterix ist berauscht vom Zaubertrank und seinen Gefühlen. Statt einer Antwort wirbelt er La Traviata beim Tanzen so heftig herum, dass sie zu Boden geht. Voller Leidenschaft stürzt er sich auf sie. Wie kannst du es wagen, du Trottel! Was du da gemacht hast, ist eines Galliers unwürdig, Asterix. Ich verlange eine sofortige Entschuldigung von dir. Juppie! Was heißt hier Juppie? Entschuldige dich, wenn du nicht wieder Bekanntschaft mit dieser Faust machen willst. Alleti! Oh. Ihr seid nichts als Barbaren! Juppie! Asterix ist wie von Sinn. Mit großen Sprüngen hüpft er aus dem Dorf zum Strand, springt ins Meer und pflügt wie ein Fisch durch die Fluten. Bis er mit dem Kopf an einen Felsen prallt und benommen darauf liegen bleibt. Mehrere Stunden später, als die Flut steigt und sich ein Sturm ankündigt, kommt unser Held langsam wieder zu sich. Aua! Hier scheint mir ist der Himmel auf den Kopf gefallen. Auch das noch. Allein auf einer Klippe mitten im Meer. Das muss ein Albtraum sein. Mir bleibt keine andere Wahl. Obwohl ich weit weg von der Küste bin, versuche ich schwimmend mein Glück. Hier! Der Sturm peitscht die See erbarmungslos. Gleich mache ich schlapp, wenn Toltatus mir nicht hilft. bin ich verloren. Doch die Götter haben ein Einsehen und schicken dem tapferen Gallier einen Delfin, der ihn bis zum heimischen Strand zurückträgt. Zu Hause wird Asterix liebevoll aufgepäppelt. Hier, trink deine heiße Ziegenmilch. Danke, Mama. Du hast uns wirklich Kummer bereitet, Asterix. Ich weiß nicht, was mir widerfahren ist. Und ohne die Hilfe von diesem göttlichen Flipper... Oh, mein armes Rixelchen. Mach dir nicht so viele Gedanken. Erinnere dich lieber daran, dass du deinen Vater in Kordate aufsuchen wolltest. Richtig. Und ich erinnere mich, darüber mit Obelix gesprochen zu haben. Als Wegbegleiter für deine Reise habe ich dir ein Fläschchen Zaubertrank zubereitet. Oh nein! Untersteh dich noch einmal von diesem Feuerwasser zu trinken, Asterix! Meine Dame, ich muss doch sehr bitten. Dieses Feuerwasser macht verdammt viel möglich. Ohne Zaubertrank wären die Abenteuer ihres Rixelchen nicht die, die sie sind. Tja! Asterix, geh nun zu Obelix. Er hat deine Freundschaft bitter nötig. Ich weiß. Der Dummkopf kann nur in seinem Steinbruch bei seinen Hinkelsteinen sein. Hey Obelix, kommst du? Lass uns unsere Väter in Kordate aufsuchen. Ach, ich weiß nicht. Verzeih, wenn ich dich verletzt habe. Sicher war mir nicht bewusst, was ich getan habe. Also ich finde, es war dir sehr bewusst. Und du hast daran sogar einen gewissen Spaß gehabt. Obelix, es gilt jetzt, Tragikomix und unsere Väter zu finden. Vielleicht brauchen sie uns. Einverstanden. Aber du musst mir schwören, nie mehr die Würde von Falbala anzutasten. Ich weiß zwar nicht, was du damit sagen willst, aber das versteht sich von selbst. Ich schwöre es. Gut, also, schlag ein. Dein Handschlag ist auch nicht von schlechten Eltern. Plapperst aber auch alles nach wie ein Papagei, gell? Die Nacht liegt über Kordate und in einer Taverne redet ein altbekannter Stammgast im Vollrausch mal wieder zu viel. Wann hatte ich ein Brand, als ich in dem Loch unter der Präfektur da einsaß? Die waren gar nicht begeistert, dass ich den Trödel vom Pompeius an die Gallier verpökert hatte. Es ist spät, hau dich in die Falle, keinen Schluss. Komm. So. Und Pompeius hat Muffe, dass Cäsar dahinter kommt, der in Gallien eine Armee gegen ihn mobilisiert. Ja. Der allzeit läuft und allzeit schlimmt, behält zuletzt kein ganzes Hemd. Wem sollte ich noch mal was sagen? Betrunkene sagen bekanntlich die Wahrheit. Und so macht sich ein römischer Spitzel mit den gerade gehörten Informationen auf den Weg zum Kommandanten der Region. Per Overnight-Kurier wird Cäsar informiert. Beim Jupiter! Pompeius! Schon wieder! Der sofort einen Befehl an die gallische Kommandantur zurücksendet. Männer, wir können nicht mehr ignorieren, dass Pompeius hier in Gallien dabei ist, eine Armee gegen Cäsar zu rüsten. Selbiger befiehlt uns, in allen Garnisonen Untersuchungen anzustellen und die Verräter zu enttarnen. Befehl ausführen! Zur gleichen Zeit entdeckt die echte Falbala in Condate den zerstörten Souvenirshop. Was ist denn hier passiert? Die Garde des Präfekten hat Astronomix und Obolodalix mitgenommen. Seitdem haben wir sie nicht mehr gesehen. Ich muss sofort Tragikomix informieren. Kurz darauf sind die beiden bereits unterwegs zum Dorf, wo La Traviata erfolgreich ihr falsches Spiel betreibt. Sieh her, Visacardus. Als Asterix und seine Mutter weg waren, konnte ich das Schwert des Pompeius stibitzen. Prima, dann gehen wir jetzt stiften. Ach, Römer, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen sofort nach Condate. Leihst du Obelix und mir deinen Wagen, damit wir schneller dort sind? Nun, es ist so... Ich habe gerade Visacardus gebeten, mich nach Hause zurückzubringen. Da können wir ja zusammenfahren. Ich spanne schon mal die Pferde an. Und ich nehme einen Hinkelstein als Geschenk für meinen Papa mit. Ich bin erfreut über deine Entscheidung, La Traviata. Natürlich. Wir treffen uns am Wagen. Aber dabei hat sie vor kurzem noch gesagt, dass wir alle Barbaren wären. Tja, Obelix, so sind nun mal die Frauen. Während sich unsere Helden auf den Weg nach Condate machen, wird in einer der unzähligen römischen Garnisonen Cäsars Säuberungsbefehl in die Tat umgesetzt. Centurio Nasenfluss, wir haben Befehl, alle Einheiten zu säubern, um jene Legionen zu identifizieren und in die Enge zu treiben, die im Sold von Pompeius stehen. Wenn keine größeren Anhäufungen erkennbar sind, wird sich das kaum lohnen, mein General. Davon will ich nichts wissen. Befehl ausführen. Dekurion Darmverschluss? Du und deine Männer, ihr fegt mir die ganze Einheit aus. Kehrt die ganze Asche in eine Ecke, damit sie nicht aussieht wie in Pompeji. Desinfiziert die Legion und holt euch am Schluss euren ausstehenden Sold ab. Zu Befehl, mein Centurio. Entschuldigung, wenn ich um Verzeihung bitte, aber eure Anordnung, die ist verdammt pompös. Davon will ich nichts wissen. Befehl ausführen. Kapiert ihr Bande von Faulenzern? Wir entlausen alle Subjekte, die sich der Reinigkeitsordnung entziehen, fegen sie aus der ruhmreichen Legion und kassieren den Sold für uns. Noch Fragen? Davon will ich nichts wissen. Befehl ausführen. Von diesem Moment an begann sich die vorbildliche Ordnung der römischen Legion in vollendete Konfusion und Anarchie aufzulösen. Wie man am Beispiel zweier zur Säuberung entschlossener Truppen hören kann. Halt! Stehen bleiben! Wir haben Befehl von Julius Caesar, alle ungewaschenen Individuen unverzüglich aus der Legion zu entfernen. Ihr seid es, die hier gleich weggeputzt werden. Von uns gibt's eine Abreibung, die sich gewaschen hat. Hey, etwas höflicher, wenn ich bitten darf, du rundbauchige Amphore. Ehe du dich versiehst, wird dir die rundbauchige Amphore erstmal Manieren beibringen, du Flegel. Und ich werde dich lehren, was es heißt, für die Fahne von Caesars Legion zu kämpfen. Fahne? Deine eigene stinkt da 3 Meilen gegen den Wind? Feg mir diese sauber hinweg. Nieder mit den Miesepetern! Die Römer sind vollauf mit sich selbst beschäftigt, als der Wagen mit Asterix und Obelix am Schlachtengetümmel vorbeikommt. Römer prügeln Römer. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Oh ja! Also jetzt spinnt die endgültig, die Römer. Wenn die sich untereinander hauen, dann hört der Spaß aber auf. Nimmst du etwas Zaubertrank? Allerdings. Und jetzt werden wir sie Manieren lehren. Oh ja! Schämt ihr euch nicht, euch untereinander zu schlagen? Was mischt ihr euch in unsere Angelegenheiten? Wir wollen auch ein Spielzeug. Am liebsten Rumpreisel, Kegel und Jojo. Mit ihren gezielten Schlägen haben unsere Helden das allgemeine Durcheinander schnell aufgeräumt. Römer geschichtet. Quadratisch, praktisch, gut. Ja. Du Asterix, sieh mal, der Wagen ist weg. Tatsächlich ist Visacardus Wagen nur noch am Horizont zu sehen. Die machen sich aus dem Staub. merkwürdiges Benehmen von diesem Visakados. Klare Sache! Falbala ist eine Gefangene! Wir müssen ihn einholen! Ich bin genauso erstaunt über Falbalas Verhalten seit ihrer Rückkehr ins Dorf. Ich auch. Sie ist jetzt viel kühler zu mir. Du erstaunst mich immer wieder, Obelix. Aber es sieht so aus, als ob wir sie trotz des Gewichts von deinem Hinkelstein nicht einholen. Ohne Hinkelstein kämen wir viel schneller voran. Wirf ihn doch einfach über Bord, Visakados. Ich kann lügen, betrügen, korrumpieren, intrigieren, aber keinen Hinkelstein über Bord werfen. Beim Donner von Jupiter. Der Wagen von Tragikomix kommt ihnen entgegen. Gib den Weg frei, Gallia. Ich bin in Eile. Ich bin es genauso, Römer. Aber... Falbala? Ja? Was willst du, Tragikomix? Wieso bist du hier und auch in dem Wagen gegenüber? Wer ist das? Die echte Falbala, wie sie leibt und lebt. Wir sind geliefert. Noch nicht. Lass mich nur machen. Wer seid ihr? Was soll diese Maskerade? Ich bin nichts als ein bescheidener Hinkelsteinlieferant und ich lasse euch gern den Vortritt. Ich kenne nur einen Lieferanten von Hinkelstein und der sieht nicht aus wie ein Halunke. Ich bitte euch, krümmt mir kein Haar. Ich bin auch nur ein Diener vieler Herren. Welches Spiel treibt diese als Falbala verkleidete Frau? Wer ist sie? Nun, schönes Mannsbild. Erkennt er seine kleine Falbala nicht wieder? Ich werde dir zeigen, wer seine kleine Falbala ist. Au! Komm bloß runter, wenn du es wagst. Eine Perücke? Also gut. Ich bin La Traviata, die große Tragödin des römischen Theaters. Und ich bin brünett. Na und? Ist doch kein Grund, daraus ein Drama zu machen. Diese Enthüllung müssen alle Beteiligten erst einmal verdauen. Und in der Zwischenzeit erreichen Asterix und Obelix die Wagen. Huhu! Wir sind genauso überrascht wie glücklich, dich endlich wiedergefunden zu haben, Tragikomix. Ganz meinerseits, Asterix. Vielleicht bringst du ja etwas Licht in diese Angelegenheit. Wisst ihr, warum diese Komödiantin in die Rolle von Falbala geschlüpft ist? Oh, jetzt verstehe ich das eigenartige Benehmen dieser Person. Aber das ist es. Das war nicht die richtige Falbala. Die richtige Falbala ist hier, mein tapferer Obelix. Verzeih mir, Asterix. Ich habe schon geglaubt, du wärst in Falbala verliebt. Ist ja schon gut. Jetzt kläre uns auf, La Traviata. Was wolltest du in unserem Dorf? Der Präfekt von Condate hatte mich beauftragt, ihm die Waffen von Pompeius herbeizuschaffen. Meine Rolle endet hier und ich gebe sie euch wieder. Leider. Diese Waffen müssen etwas mit der Gefangennahme eurer Väter durch den Präfekten zu tun haben, Asterix. Sie sind im Gefängnis? Wir brechen sofort nach Condate auf, Obelix. Komme! Wir vertrauen dir die Römer an, Tragikomix, und nehmen deinen Wagen. Und Vorsicht mit meinem Hinkelstein, er ist zerbrechlich. Sei ohne Sorge und viel Glück. Nicht zu fassen, unsere Väter sitzen im Gefängnis bei Wasser und Brot. Sag mal, was ist das für eine Geschichte von dem Helm und dem Schwert? Was haben sie mit dem Präfekten und mit Cäsar zu tun? Es gab einmal eine Zeit, da wurde Rom von einem Triumvirat regiert. Das heißt von drei Konsuln. Cäsar, Pompeius und Crassus. Nach dem Tod des Letztgenannten hat Cäsar Pompeius all seiner Ämter enthoben, um selbst Diktator zu werden. Deshalb wurde Pompeius zu seinem ärgsten Widersacher. Ist gut vorstellbar, dass er versucht, in Gallien eine Armee gegen Cäsar aufzustellen, was auch die gewisse Konfusion in der römischen Legion erklären würde. Verstehst du? Nein. Aber eines habe ich verstanden. Die spinnen die Römer. Nun denn, lassen wir die Römer ihre Händel ruhig untereinander austragen. Das geht uns nichts an, Obelix. Trotzdem, was für ein Kuddelmuddel. Thank you. Wenig später haben unsere Helden die Stadt erreicht und halten vor der römischen Präfektur. Ho! Hier ist das Parken verboten! Obelix, würdest du dem Römer liebenswürdig sagen, dass wir nur kurz vorbeischauen? Liebenswürdig? Klar! Bitte sehr! In der Präfektur werden sie nur kurz aufgehalten. Alarm! Wache! Das lobe ich mir! Endlich einer, der weiß, was er will! Hätten Sie die Freundlichkeit, mir zu sagen, wo sich die beiden gallischen Händler befinden, die Gefangene des Präfekten sind? Aber mit dem größten Vergnügen! Kellergepfiff, Philippin! Und schon stehen die beiden vor dem Gefängnisaufseher im Untergeschoss. Gallier, die nicht in meinem Gefängnis eingebuchtet sind? Was wollt ihr hier und warum? Wir sind nur auf der Durchreise. Du hast recht, Asterix. Manchmal, aber nur manchmal, haben die Römer ein kleines bisschen Haue gern. Asterix, na endlich! Obelix! Papa! Weißt du, langsam fing ich an, hier unten zu altern. Mein kleiner Fratz, wie schön, dich wiederzusehen. Kommt, lasst uns hier verschwinden. Kurz vor unseren Galliern verlässt Präfekt Bonus Malus das Gebäude, um sich zu Pompeius abzusetzen. Dabei läuft er der Armee des Legaten in die Arme. Nun, Bonus Malus, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Was ist, Präfekt? Du willst dich wohl französisch verabschieden? Wir haben dir doch gesagt, dass du von unseren Söhnen noch was zu hören bekommen wirst. Fasst mir diesen Verräter! Obelix! Hier, die sind die Verräter. Sie haben die Waffen von Pompeius. Ich glaube, wir müssen noch mal äußerst liebenswürdig sein, Obelix. Also ich bereue nicht, nach Kondate gekommen zu sein. Und zack, dieser rechte Haken schmeckt dir nicht. Diese Faust machte mich zum Bonbon, Velenus. Erst eine wohlbekannte Stimme beendet das Kampfgetümmel. Schon wieder ihr? In der Tat, Gallier. Ihr kreuzt stets meinen Weg, wenn die Dinge schlecht laufen. Grüß dich, Julius. Ich kenne deine Probleme, aber für die können wir nichts. Politische Differenzen zwischen Römern betreffen uns Gallier nicht. Ich weiß. Aber kannst du mir gleichwohl sagen, ob du Pompeius und den Verräter Bonus Malus gesehen oder getroffen hast? Aber sicher. Hier ist er. Ich habe Bonus Malus getroffen, der seinerseits Umgang mit nicht wenigen Legionären hatte. Was Pompeius betrifft... Ist es nicht der hier, den du suchst, Cäsar? Tragikomix, gefolgt von Falbala und La Traviata, treibt einen gefesselten Soldaten vor sich her. Dieser Flüchtende lief mir über den Weg. Er schien es sehr eilig zu haben, Condate zu verlassen. Pompeius! So sieht man sich wieder. Da er und Bonus Malus Luftveränderung suchen, lasse ich sie bis in die Wüsten Afrikas eskortieren. Das wird sie wieder zur Vernunft bringen. Es soll außerdem nicht gesagt werden, ein Cäsar sei undankbar. Gallier, ihr habt euch die Trophäe verdient, die ich euch überreichen werde. Ich bin es selbst. In Gold. Cäsar überreicht Asterix eine kleine Statue. Etwas Nahrhaftes wäre mir lieber. Verbindlichsten Dank, Julius. Die Person aber, die diese Trophäe vor allen anderen verdient, ist die große Tragödin La Traviata, die uns ihr Talent bewiesen hat. Ich überreiche sie dir. Einen Cäsar an eine Tragödin? Das ist der Anfang vom Ende. Etwas später, als die Gallier gerade den Souvenirshop von Astronomix und Obelodalix wieder auf Vordermann bringen, möchte La Traviata sich verabschieden. Ich bitte um Pardon für meine Verstrickung in die ganze Angelegenheit. Wir sind nicht nachtragend. Danke, Asterix. Vom Cäsar bis zum Oscar ist's für mich jetzt nur noch ein kleiner Schritt. Keine Ursache. Auf Wiedersehen. Ich werde niemals die Großzügigkeit jener vergessen, die zu Unrecht Barbaren genannt werden. Auf Wiedersehen. Das wäre eine Frau für dich, Sohnemann. Jetzt fang du auch noch an. Und was gibt es sonst Neues, nachdem Tragikomix alle ins Dorf zurückgefahren hat? Eigentlich nur das traditionelle Fest, mit dem die Rückkehr unserer Helden gebührend gefeiert wird. Ein Bankett mit gebratenen Wildschweinen. Zur großen Zufriedenheit eines etwas stark entwickelten Galliers. Gallierinnen, Gallier, meine lieben Freunde, ich erhebe mein Trinkhorn, um anzustoßen auf... Obelodalix, mäßige dich! Einmal zu fett gegessen und du landest erneut bei den Wetwatcherixen. Genug, Astronomix! Noch ein Horn Servicia und du gehst mit keinem Entschluss zu den Alkoholiki sine nomini. Ich freue mich ja so, dass unsere alten Herren nun endlich unter uns sind, Obelix.